Ja, also die Frage war, ich kann das nochmal wiederholen, für diejenigen, die noch nicht mitbekommen haben, dass es angefangen hat. Die Frage war, oder die Anmerkung war, dass nicht so richtig eingeleuchtet hat, warum der Islam, inwiefern der Islam postmodern ist, weil das, was ich über diese islamische Ideologie gesagt habe, an Religionen, an klassische Religionen erinnert sozusagen. Und ja, also ich will gar nicht generell dagegen sprechen, dass das natürlich dass verschiedene Religionen oder der klassische Islam auch mit diesem Denken, was ich beschrieben habe, was zu tun hat, auch sozusagen älter, und dass man deswegen nicht von postmodern sprechen könnte. Aber das Entscheidende ist ja, dass in der Postmoderne, in der wir leben, diese Ideologie aufgegriffen wird und aktualisiert wird. Also es wird mit neuen Begriffen gearbeitet und es fällt vor allem auch eine Menge weg. Also wenn man sich die mittelalterliche islamische Philosophie anguckt, da sind eben doch noch ganz andere Dinge auch im Spiel. Ja, also ich will jetzt mich hier nicht als Islamexperten oder so darstellen oder so, aber man kann bei Kutub kann man wirklich exemplarisch sehr gut sehen, dass der ein höchst moderner Mann ist. Ja. Der sagt zum Beispiel auch sowas wie, der Westen hat so tolle Errungenschaften hervorgebracht und ist so toll und da haben wir auch gar nichts gegen, das müssen wir uns aneignen und da haben wir auch Respekt vor der wissenschaftlichen Leistung, aber der Westen kann eben nicht die Frage nach dem Sinn beantworten. Ja. Und der Sinn, was ist der Sinn? Die Befreiung vom Leben letztlich. Ja. Das hatte ich ja dargestellt in diesen Zitaten. Der wirkliche Sinn ist, dass man nicht mehr an den Dingen hängt, sondern sich völlig unterwirft und das heißt in letzter Konsequenz tatsächlich die Befreiung vom Leben. Und da würde ich eben sagen, das kann überhaupt kein Zufall sein, dass man exakt dieselbe Konzeption in postmoderner oder auch in der heideggerischen Philosophie dann findet. Und das kann deswegen kein Zufall sein, weil diese Leute eben in derselben Welt leben. Und es ist ja nicht so, dass jetzt im Westen ist Kapitalismus und Orient ist nach wie vor nur Schuck mit Kamelen und sonst was. Ja? Da ist der Kapitalismus natürlich genauso angekommen. Auch wenn vielleicht da teilweise das krisenhaft ist oder so, aber das gehört immer zum Kapitalismus dazu. Und ich glaube, dass man nur so die Aktualität des Islamismus erklären kann. Das heißt nicht, dass die sich nicht auch mittelalterlicher Ideologien oder so bedienen, das würde ich auch überhaupt nicht sagen, sondern sie beziehen sich natürlich auch auf den Koran und so. Deswegen würde ich eben auch sagen, dass natürlich die Islamisten sehr viel mit dem Islam zu tun haben, was sie mal abnehmen stellen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Nur muss man sozusagen dem Islam, wenn man so von so einem Wesen spricht, was einem immer vorgehalten wird, das sei essentialistisch und so, muss man natürlich materialistisch sagen, ein Wesen ist selber historisch und unterliegt einem Wandel. Ich würde dann eben sagen, dass diese ontologische Konzeption, die da zugrunde liegt, identisch ist. Und ob die jetzt alt ist oder nicht, wäre ja auch eigentlich egal, weil wenn sie nicht mehr aktuell wäre und nicht mehr sozusagen Bedürfnisse in dieser Gesellschaft befriedigen würde, dann wäre sie halt einfach vergessen. Aber das ist auch nicht so. Ja, was ich halt finde, ist zum Beispiel im Islam, hier im Christentum und in vielen Religionen gibt es ja keinen Triebverzicht an sich, sondern so einen Triebaufschub. Also wenn man dann erstmal im Himmel ist, dann darf man ja all das machen mit diesen Jungfrauen, die man sich die ganze Zeit entsagt hat, die hat man dann da aber so richtig vor der Kanne. Ja. Und so ist es ja auch im Christentum, bis im Buddhismus. Im Buddhismus verlöscht man dann das. Ja. Das ist dann mehr postmodern. Ja, aber es ist schon nochmal anders, weil also im Judentum beispielsweise ist natürlich Triebverzicht, das ist. Ich habe es auch mit Freud gesagt. Ja, Freud sagt auch, Triebverzicht ist die Bedingung für Zivilisation. Und das stimmt, in gewisser Hinsicht stimmt das ja auch sogar. Ich habe es ja gesagt, dass Triebe an sich asozial sind, dass es natürlich irgendwie darauf ankommt, das in einer vernünftigen Allgemeinheit zu organisieren, dass man möglichst, also ich würde natürlich sagen, möglichst viel Glück und möglichst viel Triebbefriedigung hat, aber natürlich schon so, dass es in einer vernünftigen Allgemeinheit organisiert ist. Im Judentum beispielsweise hat man ja nicht diese Abwehr des Lebens schlechthin. Also das ist das Entscheidende, dass sozusagen bei dem Kutub wirklich der Tod als Befreiung vom Leben gefasst wird. Und das hat man im Judentum erst sowieso nicht, gar nicht. Und im Christentum würde ich sagen, hat man das auch nicht eigentlich. Also da hat man natürlich dieses Jammertal, durch das man durch muss und so, ne? Und dann Himmel ist, diese Vorstellung gibt es natürlich schon, aber es geht doch mehr auf Triebunterdrückung als auf Entspannung, also im Sinne von diesem Todestrieb. Es geht wirklich um Unterdrückung, Beherrschung, Selbstbeherrschung, Geist muss über den Körper herrschen und so. Diese Dinge sind da, glaube ich, entscheidend. Mir wird auch noch was einfallen, und zwar, also sozusagen inwiefern man das, was Sie jetzt so allgemein unter Religion gefasst haben oder so, nicht generell als sowas wie einen ungeglaubten oder sekundären Glauben fassen müsste. Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, also im Christentum ist es ja nicht so, also ist es heute durchaus so, dass irgendwie Gott auch so ein unschaubares Wesen irgendwo im Jenseits ist, aber das war ja im Christentum nicht immer so. Also im Christentum war es ja sehr lang, also gerade wenn man sich die scholastischen Diskussionen anschaut, sozusagen war Gott der Inbegriff der Vernunft, der Mensch als Abbild Gottes, das mit Vernunft ausgestattet ist, kann sozusagen diese Vernunft erkennen, kann darin letztendlich Gott erkennen. Also sozusagen da ist diese Vermittlung gesetzt. Also sozusagen nicht als die radikale Vorgängigkeit. Gleichzeitig sozusagen hat das Christentum damit das Problem, und genau das sozusagen ist ja auch der Moment des ganzen scholastischen Diskussionen, dass sich damit auch den Totengräber sozusagen schon ans eigene Haus holt, weil sozusagen, wenn gleich ich als Mensch kann sozusagen mit meiner Vernunft Gott erkennen, sozusagen dann drauf zu kommen, dass Gott eigentlich nichts anderes ist als die menschliche Vernunft. Das war ja dann genau dieses Moment der Religionskritik, die ja durchaus aus der Religion hervorgegangen ist, beziehungsweise sozusagen auch immer schon ein Moment oder eine Reaktion auf die Krise war. Also Gottes Beweise und so sind erst aufgetreten, als irgendwie die ersten Zweifel an Gott aufgetaucht sind. Und sozusagen der Protestantismus hat sich dann dahingehend daraus gerettet, dass er eben den verborgenen Gott, also sozusagen den im Jenseits, den eben nicht durch Vernunft erkennbaren erfunden hat, sozusagen die Religion gerettet hat durch Irrationalisierung, wenn man so möchte, und sozusagen das ja auch genauso ein Moment der Krise ist und sozusagen auch da es eigentlich auch so eine letzten Endes sozusagen eine Neontologie ist, also sozusagen ab dem Moment, wo sozusagen sowas wie eine christliche Ontologie eigentlich nicht mehr trägt, wird sie durch eine Neontologie ersetzt und sozusagen mit dem Unterschied, sozusagen, dass aber die Säkularisierung eben dadurch, dass es eben so wirklich den Glauben auch bis ins Mark getroffen hat, die ganze Säkularisierung da eine viel stärkere war und dass dadurch viel stärker ins Privatleben abgedrängt war. Aber sozusagen ist es ja auch nicht so, dass jetzt das Christentum so ein ursprünglicher Glaube wäre. Das ist sozusagen letztendlich genauso eine Neontologie, würde ich sagen. Weiteres, ja. Dann ist man halt genauso verschoben wie Isaac. Ja, muss er ja. Ich meine, wenn wir der Stammvater, also abgesehen von Abraham, der Stammvater. Ja, obwohl, nicht das Unmögliche in der Religion. Weiteres? Nachfragen oder? Ja, wenn nicht, dann nicht. Genau, also sonst, wenn euch noch irgendwas einfällt, könnt ihr das so ansprechen. Ansonsten würde ich euch allen sehr danken, dass ihr da wart, und wünsche euch noch einen. Ja, da kommt doch noch was. In letzter Sekunde. Wir hatten genau darauf gewartet, dass der Messer nicht noch eine Frage reinkommt. korrigiere mich, wenn ich was nicht verstanden habe, weil letztlich vollkommen gar nichts verstanden habe. Aber so, wenn ich mit Derrida höre, tot zu sein oder Dinge so zu betrachten, wie sie wirklich sind, also mit welchen Augen ich auch das immer machen möchte, erkennt sich mir nicht das Bild drauf. Also, das ist jetzt so mein Verständnis davon. Also die wunderbare postmoderne Welt ist eine vollkommen entvölkerte Welt. Da würde ich ja gar nichts verstehen. Das heißt, im Klartext, ich müsste mir mehr Gedanken machen, wenn Joseph Butler Atombomben hätte als der Iran. Das tut sich nicht. Ja, ist in der Tat eine spannende Vorstellung. Ja, also ich würde schon auch sagen, dass sozusagen das letzten Endes genau auf diese Friedhofsruhe oder entvölkerte Welt oder sozusagen entmenschlichte Welt hinaus läuft letzten Endes. Also weil das, oder beziehungsweise Ich meine, das Absurde ist, dass sie ja, wie soll man sagen, es, was übrig bleibt. Und manchmal hat man sozusagen, wenn man diese Texte liest, wenn dann sozusagen davon irgendwie dieser ursprünglichen Fülle, die vor jedem Begriff da ist und die man zwar irgendwie nie erreichen kann, weil die eben so radikal entzogen ist. Also man hat die Vorstellung, dass, die sich vorstellen, letzten Endes als ihre Utopie oder sowas, ist wirklich so eine wabernde Masse irgendwie, in der es, also Derrida sagt sozusagen, ja, man kommt da halt nicht zurück, weil es eben so radikal entzogen ist und man irgendwie auch nur in Begriffen denken kann, aber gleichzeitig in dem Moment, wo man einen Begriff bildet, muss man ihn auch wieder zerstören. Das ist eine Krise, die immer schon begonnen hat und nie zu beenden ist. Also das ist dann wirklich so ein, sozusagen ein Regredieren oder ein Zurückwollen zu dem, was irgendwie Hobbes vielleicht als den Naturzustand gefasst hat oder so, der dann irgendwie als so ein Moment da dann wieder auftaucht, irgendwie so eine wabernde Masse, hinter der am ständigen Kampf gegen sich selbst und seine Allgemeinbegriffe ist. Wie auch immer das dann genau ausbuchstabiert ist. Ich meine, wenn Sie sagen, sozusagen, dass die höchste Form der Wahrheit das Schweigen ist oder so, ja, also dann stellen sich zwei Fragen. Also einerseits, warum sozusagen schreiben Sie irgendwie unentwegt Bücher darüber, wenn doch die höchste Form der Wahrheit das Schweigen sein soll, ja? Und andererseits, also sozusagen, wie stellen Sie sich das dann letztendlich wirklich vor? Das ist halt sozusagen, ich meine, es kann nur dadurch erreicht werden, ja, entweder man entleibt sich halt selbst und das propagiert die Butler ja auch, wenn irgendwie die Burka plötzlich die Übung in Bescheidenheit und Stolz sein soll. Oder man sich sozusagen halt, dieses Identitätenspiel ist ja auch nichts anderes. Also sozusagen, ich verdinge ich mich mal kurz, weil es irgendwie nicht anders geht, wenn ich mich nicht umbringen will, aber sozusagen in dem Moment, wo ich das tue, muss ich das auch schon wieder auflösen, weil sozusagen sonst setze ich irgendwie einen Metadiskurs und sozusagen mache schon wieder irgendwie Wahrheitsproduktion und das darf irgendwie auch nicht sein. Also sozusagen, es ist wirklich diese wabernde Masse, die ständig im Kampf mit sich selbst ist. Das ist so irgendwie diese Vorstellung und das ist natürlich eine relativ. Ja. Das ist ziemlich gut, wenn du sagst, so, sich zu entleiden und. Ich bin jetzt ruhig, da kann man mir lauter Bilder sagen, eigentlich jetzt ja. Naja, also ganz kurz nur vielleicht, weil ja Derrida auch ziemlich viel zur Psychoanalyse geschrieben hat, bei ihm ist es auch so. Ja. Also er wirft halt Freud auch vor, dass Freud zwar was erkannt hätte, aber auch noch sozusagen ein Herr der Ordnung wäre, weil er eben auch sozusagen zwar schon erkannt hat, also das, was bei Freud der Todestrieb ist, das sagt ja Derrida, dass das irgendwie die Differenz sein, die da Freud irgendwie dann schon doch irgendwie durch ihn gesprochen hätte, sozusagen diese Urspur, die da so ihre Spur durchs Leben zieht, also auch kein Wunder, dass er da ausgerechnet beim Todestrieb landet. Und gleichzeitig sagt er aber sozusagen, Freud bricht das irgendwann mal ab, setzt diesen Punkt ein, setzt so einen Metadiskurs und wird damit zu einem Herr der Ordnung, so jemand, der eben so einen Wahrheitsdiskurs, einen Metadiskurs installiert und dann sozusagen davor selbst zurückschreckt und würde eine beschränkte Psychoanalyse betreiben und dementsprechend müsste man eine unendliche Psychoanalyse setzen, eine unendliche Analyse, die genau darin besteht, alles permanent, sozusagen jede Verdinglichung permanent zu dissoziieren. Also sozusagen ist es wirklich diese permanente Verflüssigung, die da als Utopie dagegen, also ja, also, es wird nicht ausbuchstabiert, weil sozusagen jede Ausbuchstabierung ja natürlich auch wieder genau dann so eine metaphysische Stillstellung wäre, aber sozusagen es geht darum, permanent alle und je, sozusagen alles, was irgendwie sich, es ist so eine Dynamik um ihre Selbstwillen letztendlich, sozusagen jegliche Statik aufzulösen, sozusagen jede Verdinglichung, die eben als magische gefasst wird, permanent aufzulösen. Darum geht es letztendlich. Ja, insofern ist Masse ja, wie du sagst, das genannt ist eigentlich auch noch zu viel, weil da würden sie auch schon wieder sagen, also galatartige Masse von Schumacher oder so, würden sie auch schon wieder das Verdinglichung, das ist dann wieder auch wieder etwas, was man anfassen kann. Und so. Also ich glaube, das größte Schritt für einen Poststrukturalisten müssen eigentlich Giacomettis Figuren so aus den 30er sein, diese abgemagerten Figuren, die aussehen wie direkt aus dem KZ gekommen und so, an denen man halt sehen kann, okay, da sieht man das Tod des Subjekts, von dem sieht man Schwärmen, sieht man da wirklich am Material. Und gleichzeitig verschwindet es aber eben doch nicht ganz, sondern es bleibt eben was übrig, sozusagen. Der Leib, den man eben auch nicht wegdefinieren kann, der bleibt immer da. Und ich glaube, ich kann, vielleicht findet jemand was. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen einzigen Poststrukturalisten gibt, der Giacometti abfindet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht gar nicht. Ja, so vom Kunstverständnis, Gerhard Scheidt hat das ganz schön auch in unserem Buch aufgezeigt, ist halt irgendwie Ravel für sie das Größte. Das ist sozusagen so eine Struktur, in der eigentlich nichts passiert und alles permanent nur vorangeht, dass ihr von Ravel nur so ein Instrumentierungsstück war, sozusagen das ist für die Vorstellung von Kunst, weil da halt letztendlich nichts aufscheint oder sozusagen vor allem nicht irgendwie ein Verweis auf die Leiblichkeit oder sozusagen die Angst, die mit bedrohter Körperlichkeit und so zu tun haben könnte. Sozusagen den Verweis wollen sie ja völlig streichen. Also sozusagen das ist natürlich das absolute, der absolute Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Weil ich richtig gelesen habe, geht es in dem Sammelband ja auch um den, die Bezugnahme der Poststrukturalisten, Postmodernen auf die kritische Theorie und ihre Vereinnahmung, beziehungsweise wie sie vorgeben, daran anzuknüpfen. Was denkt ihr, ist da, was könnte da für eine Intention dahinter stecken? Naja, die Intention ist die, also ich habe es ja mit Freud schon gesagt, also man kann das auch an Hegel nachweisen, oder sozusagen, dass sie natürlich versuchen, also weil sie natürlich sagen, dass sie, wie soll man sagen, sie wollen quasi das Schreibgerät oder die Schreibmaschine oder die Füllfeder des Seins sein, sozusagen. Also sie stehen da so in dieser Tradition auch dieser Ecriture-Automatik aus dem Surrealismus, also sozusagen, es ist kein bewusstes Subjekt, kein Auto, der da schreibt, sondern es ist das Sein, das sich quasi, das da spricht und dessen Sprachrohr sie sind. Und nachdem sie ja sagen, dass eben dieses Sein völlig egal, was jetzt die Einzelnen etwas machen, es spricht immer und es ist in jedem Denken ist es immer vorhanden, deswegen müssen sie quasi eigentlich auch jeden eingemeinden. Also sie wollen um Freud nachweisen, dass der Todestrieb eigentlich die Differenz ist, sie wollen zum Hegel nachweisen, dass es die Differenz sei, dass er nur sozusagen davon zurückgeschreckt, in die Aufhebung zurückgeschreckt sei. Sie versuchen es am Adorno, also das, der Derrida hat ja absurderweise den Adorno-Preis bekommen und gerade in seiner Dankesrede kann man auch sehr schön zeigen, wie, also sozusagen, was für eine Gewalt er ihm antun, sozusagen dem Denken Adornos antun muss, dass es irgendwie in diese Tradition sich selbst stellen kann. Bei Butler ist das ganz ähnlich. Also sozusagen, ich sage, also sozusagen, die streicht von Adorno den Versöhnungsgedanken, macht ihn zu einem reinen Immanenzdenker und sagt, das ist das sozusagen, was ich auch denke. Ja. Also da reicht es teilweise wirklich nur ein Zitat dagegen zu stellen und zu sagen, also, es wird halt immer nur der erste, sozusagen, es wird halt immer nur ein Teil rezipiert dessen. Also sie müssen ganz offensichtlich, weil sie eben sagen, dass das Sein ist, das spricht und das immer und durch alle spricht und nur die meisten Leute eben in der Uneigentlichkeit verharren, weil sie sozusagen dem nicht standhalten können und wollen und das dann doch immer wieder verendlichen, müssen sie aber zeigen, dass es aber eigentlich doch die Differenz ist, die durch die spricht. Und deswegen müssen sie sich irgendwie alles eingemeinden. Das Interessante, einer der wenigen, bei dem sie das offensichtlich überhaupt nicht schaffen, den sie dementsprechend auch hassen, ist wirklich Sartre. Kaffeefreiheit. Also das ist wirklich so die absolute Hassperson, gut, das ist auch nicht zufällig sozusagen, weil es beginnt ja schon mit dem Brief über Humanismus. Der Einzige, der das ein bisschen macht, ist der Badiou, aber das ist dann wohl der gemeinsam geteilte Maoismus, den der Sartre ja auch eine Zeit lang so drauf hat. Also dem gelingt das irgendwie, aber für die anderen ist sozusagen, weil der offensichtlich wirklich so ein radikal individuell existenzialistischer Denker oder individual existenzialistischer Denker ist, also den kriegen sie irgendwie nicht so rein. Das ist wirklich so der Einzige, den sie auch. Das ist kein wirkliches Ziel für Sie, sondern das ist so das allgemeine Beliebige in der Bank. Ja, also ich würde sagen, einerseits natürlich, wahrscheinlich auch so ein Moment, irgendwie so ganz an der kritischen Theorie kann man halt nicht vorbeigehen. Ja? Irgendwie muss man die, gerade wenn man sich als kritischer Denker geriert, muss man die halt doch irgendwie eingemeint. Ich meine, was Derrida in Marx Gespenster mit Marx macht, ist ja genau das Gleiche. Also er macht ihn ja auch zu so einem Eigentlichkeitsdenken, beziehungsweise dass Entfremdung bei Marx halt die Uneigentlichkeit sei, was ja auch, wenn man sich sozusagen das ein bisschen näher anschaut, völliger Nonsens ist, aber genau das macht der Derrida halt aus. Also irgendwie kann man da, wenn man sich selbst als kritischer Geist geben will, offensichtlich nicht so ganz dran vorbeigehen. Also wäre jetzt mal meine Vermutung, also sozusagen, dass es irgendwie eingemeindet werden muss, ist ein Moment, und andererseits glaube ich wirklich auch aus der Konzeption, dass es eben eigentlich immer das Sein ist, das spricht, und auch, dass es das Sein ist, das durch die Einzelnen da spricht. Deswegen müssen sie das irgendwie auch machen, müssen halt beweisen, dass es in jedem Einzelnen wirklich die Differenz ist, die da durchspricht, aber die eben nicht aushalten, weil sie halt dann doch wieder ins Jenseits, oder halt ins Diesseits sich flüchten oder so. Also das hat schon auch, wahrscheinlich ist es so eine doppelte Bewegung. Ja. Sozusagen einerseits hat es mit der Konzeption zu tun, andererseits, weil man sich halt sozusagen wirklich auch in diese kritische Ahnenreihe stellen möchte. Ja, also würdest du eher sagen, ist es eher Blödheit oder Ahnungslosigkeit? Nochmal auf die Erdung. Ich würde sagen, es ist sowas wie ein interessiertes Missverständnis. Ja. Also sozusagen, es ist schon ein bewusstes Nicht-Verstehen-Wollen. Also sozusagen, sie haben, also man merkt teilweise wirklich, sie haben keine Ahnung, ja, weil zum Beispiel, also diese Marx-Verbratung vom Derrida, das ist, sozusagen er behauptet, dass Marx irgendwie eine Ökonomie geschrieben hätte. Ja, sozusagen ihm ist noch nicht mal klar, dass das eine Kritik, also eine politische Ökonomie, also sozusagen noch nicht mal der Gedanke, dass das eine Kritik der politischen Ökonomie ist, aber sozusagen ist ihm irgendwie sonderlich präsent und sagt halt auch, das ist so eine beschränkte, also sozusagen ist ganz homolog zu dem, was er beim Freud sagt. Sozusagen, dieser ständige Überschuss, der durch diese Differenz entsteht, den hätte dann Marx halt quasi in die Ökonomie bezogen. Aber dass das ein allgemeiner Überschuss ist, der sozusagen immer da ist und der quasi regelmäßig in diesem Zeichen, in diesem Hotlatch vernichtet werden muss, sozusagen, von dieser Erkenntnis war der Marx zurückgeschrieben. Deswegen hat er das auch wieder in die Endlichkeit zurückgeboten. Also es ist, schon so ein bewusstes, wenn sie wollten, natürlich sozusagen hätten sie die Möglichkeit, das auch zu verstehen, sage ich jetzt. Aber sie wollen es halt einfach nicht, sozusagen, sie wollen an ihren Grundannahmen ein bisschen festhalten, deswegen muss halt auf jeden so lange eingedroschen werden, auf jeden Denker und jede Denkerin, die sie sich da vornehmen, bis die dann irgendwie in dieses Konzept passen. Ja, ich glaube auch, das Entscheidendere sind ja nicht die Theoretiker selbst, sondern weil die beziehen sich ja gar nicht so sehr auf Adorno. Okay, ich meine, nimmt den Preis an, der da was schon im Grund sein müsste, den nie, also dass vernünftige Leute den nie wieder annehmen, aber in ihren Schriften beziehen sie sich jetzt ja nicht die ganze Zeit auf Adorno oder so, eigentlich überhaupt nicht. Die Butler schon, die Butler ein bisschen, aber es ist. Die hat Adorno-Vorlesung. Die hat Adorno-Vorlesung, okay, aber wenn du das Werk anguckst, dann schreibt sie sich über Adorno eigentlich. Und das Entscheidende oder das Ärgerlichere, finde ich, sind einfach diese ganzen Epigonen, also wie zum Beispiel Demirovich oder so, der dann so der Foucault und Adorno zusammenbringen will und so und sagt, ja, ich mache das Gleiche oder so. Ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, dass ich dann wirklich Leute treffe, die mir dann sagen, ja, der Derrida, aber das ist doch eine Differenz und nicht identisch, das ist doch irgendwie das Gleiche oder so. Oder wirklich einfach eine völlige Weigerung, absolute Weigerung zu lesen, was da steht. Ja? Und ich meine, wenn man wirklich behauptet, Adorno wolle sozusagen den Begriff abschaffen mit dem nicht identischen, dann hat man das einfach nicht gelesen. Dann hat man es wirklich einfach nicht gelesen. Es ist einfach. Das ist völlig absurd, wenn man diesen Leuten den Text vorlegt und sagt, lies das, und sie danach immer noch sagen, er ist ja genau dasselbe wie der Derrida, dann kann man denen einfach nicht mehr helfen. Ist es halt, ich weiß nicht, ein Vorurteil oder wie man es dann bewahren kann. Er ist halt ein bewusstes Nichtverstehen. Also ich glaube, Demirovic ist ein ganz gutes Beispiel, der halt auch sozusagen sagt, dass die zum Beispiel die Vernunftkritik oder Aufklärungskritik und Dialektik der Aufklärung halt im Prinzip genau dasselbe sei, wie das, was Foucault macht, nämlich Aufklärung als totalitär zu bezeichnen, damit als den Bausch und Bogen abzulehnen. Und wenn man ihn darauf hinweist, dass das Ding Dialektik der Aufklärung heißt, ja, sozusagen, wo es um die Frage geht, warum da Aufklärung und Herrschaft ineinander verschränkt sind und dass letzten Endes, wenn die Aufklärung sich nicht über sich selbst aufklärt, sie in reine Herrschaft zurückschlägt, dann wird er pumpig, ja, und sozusagen stellt sich hin und sagt, ah, auf Seite 3 steht Totalität, also Aufklärung ist totalitär. Also das habe ich schon persönlich so mitbekommen und so. Also sozusagen, das ist schon ein bewusstes so lesen wollen, ja, und sozusagen einfach alles, was dem nicht ins Weltbild passt, auch ganz bewusst rausschreibt. Sozusagen, man will, also das ist halt dann wirklich sozusagen die eigene Zivilisationsfeindschaft auch auf Adorno und Horkheimer zum Beispiel in dem Fall dann zurückprojiziert und dann kann man das halt machen und sagen, ja, man kann nicht Foucault irgendwie Adorno wahr sagen, weil die eigentlich eh das Gleiche wollen. Sozusagen dann auch, noch irgendwie dann mit dem Mythos daherkommen und sagen, sozusagen, es ist genau dieser Foucault'sche Mythos, mit dem man irgendwie den Adorno und den Horkheimer und den Marx dann jetzt wahrsagen könnte wieder und so. Also das ist schon ein ganz bewusstes nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Ja, wir sind sauer, ne? Weiteres? Was meint ihr denn, warum wird das so hervorragend rezipiert, dieses ganze postmoderne Zeug? Also was es daran so anzieht für die ganzen Leute an den Unis, dass sie das ist ja wirklich voll der Trend, irgendwie schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen. Das ist eine sehr gute, wichtige Frage, die zentrale ideologiekritische Sachen berührt und die wird Alex jetzt beantworten, wenn ich aufs Klo gehe. Naja, ich glaube auch da ist es sozusagen ein Doppeltes. Also es ist einerseits der rebellische Gestus, oder wahrscheinlich nein, sogar mehr als ein Doppeltes. Also einerseits ist es der rebellische Gestus, der damit verbunden ist. Gleichzeitig aber auch was extrem Elitäres. Gut, was es mittlerweile ja teilweise auch nicht so ist, weil es ja irgendwie jeder genau diesen Jargon schon spricht, aber natürlich hat es auch was. Also ich meine, wenn man sich das anschaut, beim Derrida wird es am schlagendsten. Ja, sozusagen, der inszeniert sich ja so als Priester des Seins und wie man ja auch teilweise sozusagen auch wahrscheinlich an unseren Zitaten gesehen hat, man muss sich auch in diesen ganzen Schwurbel erstmal einlesen, damit man das überhaupt versteht. Ja. Und am Anfang macht das sozusagen, man steht in Ehrfurcht davor und glaubt, dass sozusagen, wenn das in so einer Sprache daherkommt, was müssen das für tiefsinnige Gedanken sein? Und in Wirklichkeit ist es ein und derselbe Gedanke, der immer und immer und immer und immer wieder wiederholt wird, aber eben sozusagen genau in so einer extrem elitären, schon fast priesterhaften Sprache. Also sozusagen rebellisch, Distinktionsgewinn, sozusagen sind, würde ich mal sagen, zwei Dinge. Und, also, ja, also, ich meine, gerade die Frage, die ja auf das Zentrale ist, eben mit dem Tod des Subjekts, da würde ich schon sagen, dass da wirklich halt offensichtlich ein Bedürfnis befriedigt wird, insofern, dass man sozusagen rebellisch und kritisch geben kann, aber sozusagen den eigenen Subjektstatus, die eigene Individualität und was auch immer sozusagen damit zusammenhängt, was sozusagen mit einem rebellischen Gestus zu Grabe tragen kann. Sozusagen von all dem, was man, Philipp hat es ja auch mit dem Rückgriff auf Freud so ein bisschen versucht nochmal zu fassen, sozusagen diese ganzen Ambivalenzen, die damit natürlich verbunden sind und auch die ganzen Kränkungen, die in einer herrschaftlich verfassten Gesellschaft natürlich irgendwie damit verbunden sind. Ja. Sozusagen einerseits den Anspruch an Subjektivität, der aber durch die Gesellschaft permanent untertrieben wird. Also sozusagen sich dessen zu entledigen, was offensichtlich als extreme Last empfunden wird und das sozusagen ja, in einer fröhlichen Wissenschaft zu Grabe tragen, also das muss ganz offensichtlich wirklich ein immenses Bedürfnis befriedigen. Also man kann sozusagen mit dem besten Gewissen irgendwie den Tod des Objekts verkünden und damit sozusagen auch alle Kränkungen, alle Probleme, alle Ambivalenzen, die damit zu tun haben, sozusagen für inexistent erklären. Und, ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das dann auch immer wieder zur Praxis drängt, weil sozusagen solange man das im Denken und in der Philosophie macht, ja, mag es einen gewissen Distinktionsgewinn verschaffen, aber es bleibt ja nichtsdestotrotz sozusagen, auch wenn ich denkerisch das Ende des Denkens verkünde, bleibt es ja trotzdem Denken, ja. Das ist, glaube ich, wirklich genau der Moment, wo dann auch immer der Umschlag oder das Training zur Praxis auch angelegt ist. Ja, oder zumindest auch genau diese Sympathie für Bewegungen, die das dann halt wirklich auch tun. Ja. Also warum zum Beispiel, ich meine, ein Beispiel, also warum zum Beispiel dieser kommende Aufstand so ein Hype ist. Ja. Also sozusagen irgendwie dieser, plötzlich dieser Kampf gegen alles, was irgendwie mit Zivilisation zu tun hat, per se was Gutes ist. Ja. Und sozusagen Feuer und Flamme eine Zivilisation legen, weil die eh eine totalitäre ist und deswegen nur gut, wenn sie untergeht. Was ich vorher in deinem ersten Vortrag nicht so ganz verstanden habe, wie du den Nietzsche in diese Reihe von Stirner, Heidegger mit reingebracht hast, weil meiner Meinung nach ist er schon jemand, der das Subjekt, also das Subjekt ist extrem wichtig für ihn. Ja, also ich habe den Nietzsche nur sehr kurz behandelt, also im Buch wird er sozusagen das auch ein bisschen länger ausgeführt. Der Punkt bei Nietzsche ist, dass er ja sozusagen einerseits selbst so einen Nominalismus hat, also er sagt ja auch, es gibt eben dieses wirkliche Leben und das können wir aber nicht erfassen, weil wir können ihm nur Namen geben, aber diese Namen bleiben immer an der Oberfläche, wir werden von der tiefgründigeren oder sozusagen von dem wirklichen Leben, von der Natur, werden wir nichts erfahren. Er sagt ja auch sozusagen, wir sind bewusstlos auf dem Rücken eines Tigers, sozusagen ist so seine Konklusion zum Beispiel in Über Wahrheit und Lüge in einem außermoralischen Sinn. Also er hat sozusagen selbst dieses Moment, dass es da eben dieses konkrete und wirkliche Leben, die Natur gibt und es gibt die Abstraktionen, die da irgendwie drüber liegen, dem aber irgendwie nicht gerecht werden. Und bei ihm ist das so eine ambivalente Stellung. Also einerseits findet er sozusagen, zollt er dem seine Hochachtung, weil er sagt, es ist einfach notwendig, das so zu machen, um menschliches Leben, Zivilisation zu ermöglichen. Sozusagen die eine Seite und andererseits aber sozusagen verzweifelt er dran, weil er eben sieht, okay, wenn dem so ist oder wenn dem so wäre, dann ist sowas wie Wahrheit einfach unmöglich. Und dann ist auch letzten Endes auch das Subjekt, so sehr es notwendig ist und so sehr es für die Selbsterhaltung notwendig ist, ist immer eine Fiktion, ist immer etwas Unwahres. Und sozusagen genau an dieser Ambivalenz, sozusagen sozusagen die These, an der wird er dann vielleicht auch verrückt, beziehungsweise die versucht er dann halt irgendwie zu überspringen. Und dann kommt eben dieses dionysische Spiel, das halt sozusagen sich auf die Nichtbestimmbarkeit einlässt und sozusagen diesen Tiger zu reiten lernt oder so. Ja, sozusagen sich eben genau diesen Strom, diesen untergründigen Strom, dieses ewigen Hin und Her quasi sozusagen sich dem selbstbewusst in die Arbeit zu werfen, den sozusagen auf dem Rücken des Tigers zu reiten und sozusagen darüber dann, wenn schon keine Wahrheit zu haben, aber doch zumindest so eine dionysische Existenz, eine ästhetische Existenz wäre es auch irgendwo. Nein, sozusagen dieses Spiel, in dem alle Werte umgewertet werden. Und da ist natürlich genau noch ein Subjektmoment mit drin. Das habe ich auch versucht zu sagen, ganz kurz mal, weil dann genau das ist ja das, was dann wo da das subjektive Moment noch mit drin ist. Weil der Wille zur Macht ist bei ihm auch doppelt. Also das ist einerseits ein Subjekt, also einerseits dieser objektive Gedanke, dass es eben die Grundlage der Natur sei, und andererseits aber auch das, was im Subjekt tätig ist und sozusagen weswegen das sich eben auf diese Natur hin entwirft. Und genau da hakt ja auch der Heidegger ein und sagt, das ist sozusagen noch zu sehr aufs Subjekt gedacht. Bei Nietzsche gibt es ja noch ein Subjekt, und das muss jetzt auch noch rausgestrichen. Also ja, aber dann da zu stoppen, das ist, weil das, sich in dieses Schicksal zu werfen, das bedeutet aber gleichzeitig die Verwirklichung des Subjekts und die Vervollkommnung. Also das ist dann nicht so, dass das Subjekt dann irgendwann aufhört. Ja, ja, aber sozusagen, naja, es ist, also es hört bei ihm nicht auf, es wird nicht aufgelöst, aber sozusagen, es ist schon dann, dass es sich eben an einem ihm eigentlich völlig unzulänglichen und unzugänglichen Prozess quasi an diesen wegwirft. Sozusagen darin verwirklicht sich das Objekt, und ich meine, darin wirft sich natürlich auch, also sozusagen darin schleicht sich letzten Endes ja auch durch, weil halt sozusagen, weil ja sozusagen dieser objektive Prozess, den man sich darüber antwortet, der ist halt völlig der Vernunft gezogen. Und sozusagen damit, also er nennt das ja auch nicht umsonst Amor Fati, also sozusagen die Liebe zum Schicksal. Ja, also sozusagen das Subjektive ist eben, dass ich sozusagen dieses Schicksal lieben muss und lieben kann. Aber es ändert ja nichts daran, dass es ein Schicksal ist, an das ich mich wegwerfen muss. Wie gesagt, bei ihm ist das sehr ambivalent. Bei ihm hat man immer diese doppeldeutige Bewegung, die dann eben der Heidegger sozusagen völlig in die Einseitigkeit auflösen möchte. Aber bei Nietzsche sind halt schon auch genauso Momente, sozusagen, dass sich das Subjekt darin verwirklicht, dass es sich an diesen Prozess wegwirft. Aber er buchstabiert das nie so durch, dass es sich sozusagen wirklich an das völlige Nichts wegwirft, sondern er wendet das dann immer wieder ins Positive. Also er buchstabiert das nicht bis zur letzten Konsequenz durch, und genau das wirft ihm ja der Heidegger dann auch vor, dass er da nicht konsequent genug sei, dass er eben letzten Endes auch noch vor diesem Nichts, das eben die Natur sei, zurückgeschreckt sei, oder dass das wirkliche Leben sei, davor eben zurückgeschreckt sei, dass er eben das nicht bis zum Nichts durchbuchstabiert hätte, sondern dass er halt sich selbst als Subjekt dann doch durchaus immer wieder noch retten wollte. Und sozusagen eigentlich daran verzweifelt ist, zu sagen, ich brauche ein Subjekt, aber ich kann es nicht begründen oder so. Also das ist ja sozusagen auch genau der Clou an diesem Aphorismus mit dem Tod Gottes, ja, wo ja, also, oder auch an der ganzen Descartes-Kritik, wo er halt sagt, in dem Descartes dieses Subjekt eben als dieses sozusagen zu diesem reinen Punkt zusammenschmelzen lässt, weil es eben keinen Gott mehr gibt, keinen Punkt mehr, in dem das festgemacht ist, sozusagen deswegen geht letzten Endes auch der Subjektbegriff zugrunde, weil es eben keine Wahrheit mehr gibt, in dem das festgemacht ist. Und er findet da auch keinen Halt, und er versucht sozusagen irgendwie panisch da Halt zu finden, und es gelingt ihm nicht, aber er lässt sozusagen auch nicht ganz, möchte auch nicht ganz aus der Hand geben. Genau das ist halt auch der Punkt, wo Heidegger dann einschreitet sozusagen und sagt, da war er halt auch noch nicht dionysisch genug. Ja. Ich danke euch allen sehr herzlich. Bis gleich an der Bahn.